Jo. Schnitzeljagd heute mal wieder, ey. Das Wetter da draußen, ne? Piephaus, ja. Für den Heartbeat. Das Piehaus, ja, für die Smarties. Noch ein bisschen was aus Freiberg kennengelernt, ja. Meine Lehrmeister sagt, ein Ende der Umstände, Junge. In jungen Jahren, solange du noch kannst, Bam. Bändige, so wie Kugeln unter Wasser ihre Kraft verlieren. Solange du es kannst, Bitch, bist du gegen den, die mit Raketen wohl garnisierst. Schuld haben, die unterminiert. Rules definieren, zeig ihnen das Klassenbuch und repräsentierst. Zu ambitioniert, zu passt, zu laut, zu einlaminiert. Stationiert, absorbiert, Display zu hell. Farben interveniert, interviert, ja. Interviews invertiert. Manche haben ihr momentanes hier monetarisiert. Ah, Johnny B, Monty B, Daddy B. Ich habe momentan ein Bier und mich solidarisiert. Halligalli, Madam, bin im Proletariat gegen Kapitalisierung. Repariere lieber meinen Scheiß und biete mir nicht gleich was Neues. Feilsau, Atem der Industrialisierung. Pfeilen eingebacken im Reimheimen, halten Freiheit. Ich geh am Gehweg des Writens und geh in Schreib auf ein High-End-Gerät, wie sich die Menschheit eine Celebration split. Teile und herrsche in Szenen, wo Theorien entstehen. Ziehe Taten an wie Neo, die Magnete zieht sich ein Feigling ran und ein Diadem. Endstation Kapitalismus, da wo Nahost Konflikte, wo jeder mit jedem fickte. Interessen halber Trip und Tripper. Und dann ist halt Charlie positiv, HIV, Trikolore, Eiffelturm, Peace, Zeichen, Biatore. Schumi zu sein Schweigen, das Bild deines Menschen, das Bild deiner Zeit, wenn von Paris with Love auf Bomben steht. Zweifel, während wieder Zeit vergeht. Tick, tick, tick. Um das Produzieren und die Wegschmeißgesellschaft weitergeht. Tick, tick. Lernt der Terror von den Meistern auf und die eine andere Weise. Talk withness. Talk rhythm withness. Human Capital in den Fabriken der Reichen wird dann ausgetauscht, die Verschleißartikel, Leichenstarre. Das Schließband muss laufen, damit der Scheiß am Eichner Picknick, während der Citizen gehen und am Tisch sitzt. Und wir unterstützen das, nennen uns zivilisiert, liefern unseren Sold wie schöne Steuern. Waffen modernisiert, Flughafen bauen, Geld pulverisiert. Exporte in die Emirate, Pennymarke, Handykarte. Dort, wo dieses Geld hört, in allen geht. Es fließt, düngt, versickert, Wolken voller Money. Und es gibt Wetter, Männer, Staudämme, Geldwellen und Geldwäsche. Und es gibt Ungerechtigkeit, seitdem es Ungerechtigkeit gibt. Seitdem es Gerechtigkeit gibt, Ungerechtigkeit und versiegt zum Bleistift. Sei's drum, unsere Charaktere zu beschreiben seit der jungen Steinzeit. It's been a while von Stains. Oh my friend, it's been a while. Die Meister sagten zu mir, die Tapete ist grau. Das Leben zeichnet dich mit Narben, aber ich nehm sie in Kauf. Ich baue nicht darauf, doch ich nehm sie in Kauf. Und ein Part an die Spitzel, die mir mein Leben klauen. Ich finde euch, Bitches, lasst da einen drauf. Und scheißt eure Hosen voll, ihr Karotten, ihr wollt Streicheleinheiten von euren Bossen. Ich zieh euch den Scheitel mit 33,3 Geschossen. Ach ja, diese Menschen, ich such nach ihnen in Clubs, in den öffentlichen Plätzen. Ich seh Selbstdarstellung in das letzte Quäntchen. Doch für, wenn am Ende wird diese Mädchen, bin ich hier in dem Zuchtteich, der den Betreibern Geld bringt, ja. Und zugleich den Menschen unter ungleichen Verhältnissen zusammenbringt, Strings. Ja, also sie feiern, hey, Mom, sie sind die Meister, ja. Und die meisten werden sich hassen, dass sie eine Nacht zusammen verbrachten. Aber scheiß drauf, mal so feiern wir halt normal in dem Zuchtteich. Doch wir kommen zusammen, feiern uns Fleisch, Grindmassen, ja, Haargel und Lidschatten, Kalomberten, Stifte und zu viel zu sagen, Marotten, Beavis und Visagen. Die Ziele haben Mietwarten, Tiefgaragen, Silagen, Beavis und Cartman. Meine stark nach Bier riechenden Apartments. Der Flieger ist gechartet und die Stewardess wartet Tour. Reck Marksman, Sergeant Target, Status bei Carry Market. Der Kaffee macht nen Unterschied zwischen Adler und Ente. Rente, ey, hast ein Problem, hey? Du hast gleich noch eins, hey, Helene, du wirst nicht toleriert. Du liegst nach einem Rollenspiel mit mir rum wie ein Skelett in Fallout 4. Aber nur wenn ich das Modell hier toleriere. Also hey, zieh mal. Ich scheiße auf deine Jeans, denn ich hab was Besseres am Leibe, ey. Ich hab Freiheit, ja, und du zweifelst, Mann. Das kannst du nicht bereinigen, Mann. Ich bin ein Einstein des Lebensstandards.